Ich hab lang genug gewartet, dass ein Wunder geschieht und endlich einer daherkommt, der mich dafür liebt, was ich bin und mir schließlich das gibt, was mir zusteht und nicht erst das, was ich zu geben hab, lieb. Ich weiß, es liegt nicht an uns und auch nicht an dir. Es liegt nicht an den anderen, aber auch nicht an mir. Es liegt an den Umständen, die hier längst galten und der Standard waren, als wir schier blind vor Gier und Hunger nach diesem Leben alles genommen haben, was es zu geben hatte. Und neben dieses naive Streben nach allem ist der Grund der Klagen und weswegen wir in jedem Falle schuldig sind. Obwohl wir Kinder sind, tragen wir Schuld, die nicht zu niemand mindert. Verdammt zu Schmerzen, die nicht zu niemand lindert. Haben wir es nicht so gemacht, aber auch nicht verhindert. Wenn du glaubst, dass das alles war, bist du im Glauben gebrochen und dem Abgrund so nah. Dass dir entfallen ist, was dazwischen uns getrieben kann. Eine Lüge ist eine Falle, weil jedes verdammte Detail, alles, was alle zu ergründen, wo Dinge münden und wo wir stünden, wenn es nicht so wäre, dass uns Besuchten ihre Rückkehr verkünden. Von unseren Freunden ist nicht viel übrig. Es war gemütlich, aber das genügt nicht. Ich hüte mich zu sagen, aber seit Tagen brüde ich über der Frage, ob es eine Einigung gibt, die wirklich glücklich ist und ob die üblich ist und warum nicht. Wie weit ich auch gehe oder renne, ich weiß, ich komme nicht ans Ziel unserer Träume. Der Kampf ist vorbei, die Last ist wie Blei, aber auch der Preis jetzt einerlei. Denn ich verzeih dir nicht, du mir nicht und sie uns sowieso nicht. Verloren die Kunst und keine Kunst in deiner Zunft rettet uns aus diesem Sumpf. Verrottet der Rumpf und die Sinne sind stumpf. Kein Trumpf, der uns jetzt noch vom Niedergang stoppt. Wir sind bankrott und haben uns selbst in die Falle gelockt. Wenn du glaubst, dass das alles war, es gibt einen Gott, bist du im Glauben gebrochen und dem Abgrund so nah. Dass dir entfallen ist, dass dazwischen uns getrieben kann. Eine Lüge, eine Falle, weil jedes verdammte Detail, alles, was alle ist, alles, alles, was alle ist, alles, was alle ist, und selbst das ein Teil von allem. Dass das alles war, bist du im Glauben gebrochen und dem Abgrund so nah. Dass dir entfallen ist, dass dazwischen uns getrieben kann. Eine Lüge ist eine Falle, weil jedes verdammte Detail, alles, was alle, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles